Es geht los mit einem alten Telefon. Eins, mit dem man nichts anderes kann als telefonieren. Zu zweit. Es geht weiter mit einem Dialog. Hin und her. Und her und hin. Zu zweit. Und dann der Refrain. Du bist Fieber, wir sind Fieber. Wir sind nicht so wie die anderen. We ain't born typical. Und am Ende wieder das Telefon. In Echtzeit dauert das Ganze gerade mal 2 Minuten. Dazu braucht es eine elektrische Gitarre. Der Rhythmus kommt aus der Maschine. Und ein Telefon. Kein Bass, kein Schlagzeug, keine Keyboards. Nur die Stimmen von Alison und Jamie. Alison Moorhart und Jamie Hinz sind The Kills. Die gemeine Gala-Leserin kennt Jamie Hinz als bessere Hälfte von Kate Moss. Hinz ist also beides, Teil eines Rock'n'Roll-Glamour-Duos und Teil eines Rock'n'Roll-Boulevard-Glamour-Pärchens. You Are a Fever, das ist die fleischgewordene Magie des Duos. Oder besser, die bis auf Haut und Knochen runtergestrippte Magie des Duos. Oder auch das aufgesexte Gegengift zum schnellen, wichtigtuerischen und leeren Standard-Indie-Rock. Das behauptet die Plattenfirma der Kills. Plattenfirmen lügen oft, aber nicht immer. Fieber, runterstrippen, aufsexen, das sind die Schlüsselreize bei den Kills, die Schlüsselreize der Duo-Magie. Man könnte auch sagen, Hitze durch Reduktion. Ich weiß, dass du scharf bist auf die Süßigkeit. Das singen Sune Rose Wagner und seine Partnerin Sharon Fu zu zweit, wie einst die Everly Brothers. Auf welche Süßigkeiten die beiden scharf sind, das bleibt dem Zuhörer überlassen. Das Album jedenfalls heißt Lust, Lust, Lust. Hitze durch Reduktion. Gilt auch bei den Ravenettes. Das dänische Duo hat sich eigene Regeln verschrieben. Alle Songs in der gleichen Tonart, nicht mehr als 3 Akkorde, kein Song länger als 3 Minuten, weder Hi-Hat noch Becken. Reduktion. Das ist bei den Ravenettes die Zwillingsschwester der Regression. Sune Rose Wagner geht nie ohne seinen Button vor die Tür. Darauf steht Back to Mono. Zurück zum Mono. Zurück zur archaischen Monotonie des primitiven Rock'n'Roll. Heißt das auch zurück zur archaischen Monogamie des primitiven Rock'n'Roll? Zurück zum archaischen, ursprünglichen Sex zwischen Mann und Frau? Um den einzigen und um die einzige geht es auch bei Cat's Eyes. Katzenaugen, guter Name für ein Duo. Cat's Eyes, das ist die kanadische Opernsängerin Rachel Zafira und Ferris Badwam, Sänger der englischen Band The Horrors. Schon die Konstellation klingt nach den guten alten Mono-Zeiten. Gegensätze ziehen sich an und irgendwann aus. Die Magie des Duos liegt auch im sexuellen Versprechen. Ein Typ und eine Frau, dazu eine Gitarre, mehr braucht es nicht. Weniger ist mehr, vor allem für notorisch erschöpfte Subjekte. Erschöpft von den unerschöpflichen Möglichkeiten der digitalen Welt, von den Chancen und Ansprüchen der Social Networks, von den Verheißungen der polymorph-perversen Multi-Optionsgesellschaft. In Zeiten allfälliger Überforderung ist das doch ein verlockendes Angebot. Ein Typ, eine Frau, eine Gitarre. Das eindeutig heterosexuelle Paar in Mono-Rock'n'Roll als Gegenentwurf zur digitalen und sexuellen Unübersichtlichkeit. Eine Gitarre, ein Schlagzeug, ein Typ, eine Frau, rot, schwarz und weiß. Das war die Reduktionsformel der White Stripes. Meg White und Jack White waren das größte Rock'n'Roll-Duo des 21. Jahrhunderts. Auch sie erzeugten Hitze durch Reduktion. Ihr sexuelles Versprechen war zugleich ein Rätsel. Waren Meg und Jack ein Liebespaar? Oder doch nur Geschwister, wie sie selbst behaupten? Oder gar beides? Haben die White Stripes am Ende mit ihrem Retro-Mono-Rock'n'Roll doch noch ein Tabu gebrochen? Das Tabu des Inzests? Dieses Geheimnis hat die Band überlebt. Manchmal ist weniger Wissen eben auch mehr Magie.